mich so oft sie treffe, wenn ich einsam aus Waldgerühl mich in das Tal verirre. Den Tod, den er mir gab, im Herzen dahin gestreckt, in rünsten Schmerzen, fleht für sein Heil sie Tag und Nacht. Von Rom zurück erwartet sie die Pilger, schon fällt das Laub, die Heimkehr steht bevor. Es ist die fromme Weise, die der empfangenen Gnade Heil verkündet.